1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute freie Themennacht, nach der Themennacht gestern, heute die freie Themennacht. Also ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Hanna und Hanna ist 18 Jahre alt. Hallo Hanna. Hallo. Um was geht's bei dir? Weswegen rufst du an? Also meine Mom hat eine psychische Erkrankung und also eine posttraumatische Belastungsstörung und eine Persönlichkeitsstörung. Wie lange schon? Und ja, es ist halt vor 3 Jahren aufgetreten, so stark. Wie merkt man das denn? Mom hat sich halt nach Aufwind, das ist so eine erzieherische Beistandshilfe, gewendet, weil wir oft sehr viel Streit hatten und da ist es halt im Laufe der Zeit halt rausgekommen, was da damals passiert ist. Mhm. Und wie ist es heute? Wie macht sich diese Erkrankung heute bemerkbar und wie zeigt sie sich? Also sie ist halt oft sehr schläfrig und bekommt auch viele Dinge nicht so hin wie vielleicht andere Mütter. Mhm. Und dann kommt es auch oft dazu, dass sie einfach wegfährt, wenn sie merkt, dass sie zuckelig wird. Zuckelig? Was heißt das? Ja, so, wie soll man das erklären? Total nervös und innerlich so viel unruhig. Mhm. Dann fährt sie einfach weg. Genau, ohne mir oder meinem Bruder zu sagen, wo sie ist. Setzt sie sich dann ins Auto und fährt einfach so rum oder was macht sie? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal stellt sie sich irgendwo hin, weil sie wird dann in diesen Situationen ganz klein. Also, dass sie mich nicht mehr erkennt, meinen Bruder nicht mehr erkennt. Mhm. Und ja, sie weiß dann auch nicht mehr, wie Autofahren geht. Also. Achso, aber wie kann sie dann wegfahren, wenn sie nicht weiß, wie Autofahren geht? Das kommt immer so stoßweise und meistens ist es dann so, dann hat sie sich hingestellt und dann ist es wirklich so, dann ist sie irgendwo, sie weiß nicht mehr, wo sie ist. Sie weiß überhaupt nicht gerade, was los ist und dann steigt sie halt irgendwie aus dem Auto raus und läuft einfach. Ach so, aber sie setzt sich erstmal ins Auto, obwohl sie eigentlich gar nicht so bei Sinnen ist, fährt irgendwo hin und steigt dann wieder aus. Ja, weil sie will halt auch nicht, dass wir das mitbekommen. Mhm. Wie lange bleibt sie denn dann so manchmal weg? Das kann, also meistens passiert das abends und das kann, keine Ahnung, 7 Stunden und ich sitze dann immer hier alleine zu Hause rum und warte, dass sie nach Hause kommt. Ja, wie alt ist dein Bruder? Der ist 17. Ja, muss man sich denn da nicht Sorgen machen, wenn sie so neben sich ist? Du hast es ja gerade schon gesagt, dass sie da eigentlich ja auch gar nicht richtig Auto fahren kann und die Verkehrsregeln beherrscht. Sie fährt aber denn dennoch Auto? Ja. Ist aber bisher noch nichts passiert? Gott sei Dank nicht. Kann sie denn hinterher davon erzählen? Erinnert sie sich, was sie da gemacht hat? Nee, überhaupt nicht. Sie erinnert sich an überhaupt gar nichts. Also wir haben halt sie hat so eine Bezugsperson bei Aufwind und der kriegt das dann meistens mit, weil sie dann so SMS mit dem schreibt. Hm? Wir müssen nochmal erklären, da ist eine Bezugsperson für sie. Was genau hat es damit auf sich? Das ist halt eigentlich, war da immer für mich bestimmt. Für meine Probleme und so, aber es hat dann hinter, so dass die beiden nur noch miteinander reden, jetzt 2-mal die Woche, irgendwie fast 3 Stunden dann immer. Ist das ein Psychologe oder jemand vom Amt oder wie? Ja, genau, das ist so eine, also vom Jugendamt ist das auch so jemand. Verstehe. Mhm. Sag mal, nochmal mit dem Autofahren, da mache ich mir aber auch ernsthafte Sorgen, was du da erzählst. Wäre es denn nicht viel, viel besser, deine Mutter würde den Führerschein abgeben oder ihr würdet ihr den Schlüssel zum Auto wegnehmen? Ja, das habe ich schon ganz oft probiert, aber auch in der Situation, weil ich dann auch nicht will, dass das Auto fährt, aber dann rastet sie auch dann komplett aus und dann kam es halt auch manchmal dazu, dass wir uns halt körperlich auseinandersetzen. Das heißt, ihr schlagt euch dann auch? Also ich nicht, aber... Sie schlägt auf dich ein? Ja, manchmal. Aber was sagt denn diese Bezugsperson, wie du es nennst? Die weiß doch auch davon, die musste doch eigentlich auch was unternehmen, dass sie nicht mehr Auto fährt. Ja klar, aber das ist halt einfach schwierig. Sie möchte dann auch einfach ihre Ruhe haben und sie will sich auch einfach nicht vor uns zeigen. Und deswegen, ja. Müsste man dringend was unternehmen, finde ich. Denn sie gefährdet ja sich und sie gefährdet vor allen Dingen auch, was heißt vor allen Dingen, sie gefährdet sich und sie gefährdet andere Menschen. Ja, da war ja, keine Ahnung, ist schon ein bisschen länger her jetzt, ich glaube ein Jahr. Und da war es halt mit der Polizei, dass sie die auch gesucht haben im Wald und Hubschrauber etc. Ach du liebe Himmel. Ja, und sie ist dann halt zur Psychologin gefahren und da wurde es halt auch geguckt, weil sie auch starke Medikamente nimmt gegen die psychische Erkrankung halt. Und da ist es halt dann wegen dem Autofahren, da musste sie so ein Gutachten machen. Da ist dann halt rausgekommen, dass sie Auto fahren kann, wenn sie halt nicht in der Situation ist. Und deswegen konnte sie ihren Führerschein behalten. Und das ist eigentlich auch wichtig für ihren Job, weil sie arbeitet als Kinderkrankenschwester, ambulanten Dienst. Verstehe. Ja. Das heißt, ihren normalen Job, den kann sie noch so, dem kann sie nachgehen. Ja, weil das hält sie auch quasi so am Leben, weil Kinder, das ist so... Ja, eine, kann super mit umgehen, verstehe. Sehr einfühlsam. Nun ist das, ihr drei lebt zusammen. Da gibt es denn, der Vater von euch lebt nicht mit in der Wohnung? Nee, die sind schon getrennt. Seit ich einem Jahr bin und ich kenne ihn auch überhaupt nicht. Nun ist das ja, so stelle ich es mir vor, wie du es mir gerade geschildert hast, eine schwere Belastung auch für dich und deinen Bruder, so eine so psychisch labile oder kranke Mutter bei sich zu haben. Wie ist das denn, wie empfindest du das denn? Ich finde das total schlimm, weil manchmal ist es auch so, dass ich gebe mir manchmal selber die Schuld, dass ich sie irgendwie zu sehr provoziert habe oder so und ich dann der Auslöser dafür war, dass sie halt diesen Flashback hat und ich habe halt irgendwann auch mal angefangen, mich zu ritzen und weil irgendwo, ich brauche dann irgendwie so ein Ventil, wo dann, weil ich werde dann auch total angespannt und kann überhaupt nicht mehr denken. Das heißt, die Gefahr besteht, dass ihre Krankheit dich mit nach unten zieht, unter Umständen. Ja. Auch in eine Krankheit hinein. Ich hoffe nicht. Bitte? Ich hoffe du nicht. Du hast nicht, ja. Weiß man die Ursachen, warum deine Mutter diese Erkrankung hat? Ja, das ist halt, sie ist über in ihrer Kindheit, frühkindheit auch, über einen sehr langen Zeitraum missbraucht worden. Und das tritt jetzt alles so zutage, unter anderem dadurch. Sie bekommt Medikamente. Ist sie denn in einer psychotherapeutischen Betreuung und Behandlung? Ja, ist sie auch, aber davon bekomme ich keine Fortschritte mit und bei unserem Leben verändert sich halt nichts. Wir streiten uns nach wie vor und sie lädt dann ganz viel auf mich ab. Ich verstehe, das ist für dich eine schlimme Situation. Es ist vielleicht nicht direkt vergleichbar, aber ein bisschen damit vergleichbar, wenn jemand Alkoholiker ist und die Angehörigen eben auch dann sehr mit in diese Erkrankung reingezogen werden. So ein bisschen ist das bei dir ja auch. Sie belastet dich und sie macht dich fertig und du hast schon angefangen zu ritzen. Wie ist es denn bei deinem Bruder? Wie geht der damit um? Also, der zieht sich da komplett aus der Affäre. Der ist eigentlich hauptsächlich immer irgendwie auf Achse und weg und ja. Aber ich kann das nicht, weil ich habe immer wie so einen Rollentausch, dass ich da manchmal so die Mutter bin und sie das Kind. Bist du denn? Ich will halt auf sie aufpassen. Ich will sie nicht verlieren. Ja, verstehe. Ist ja auch normal. Das kann ich gut nachvollziehen, dass man dann auch Verantwortung empfindet, ne, für die kranke Mutter. Bist du denn auch noch in irgendeiner Betreuung oder bist du bei einem Psychologen oder beim Arzt? Nee, überhaupt nicht. Also das hat komplett aufgehört, seit ich 18 bin, weil normalerweise hat der Typ halt ja auch die Bezugsperson von meiner Mom ist, mal ab und zu mit mir geredet und ich konnte mit ihm so ein bisschen reden, aber... So, ich finde ganz wichtig, dass du in dieser schwierigen Situation auch einen Ansprechpartner hast, bei dem du dich aussprechen kannst und mit dem du auch so ein bisschen die Dinge beraten kannst und der dich einfach etwas stabiler macht. Sonst habe ich wirklich Sorge, dass du krank wirst darüber. Mein Psychologe, der Peter heute Nacht, hat das mitgehört, das Gespräch jetzt. Ja. Der wird dir jetzt konkrete Ratschläge geben, wohin du dich wenden könntest und was konkret du tun solltest. Ja. Liebe Hanna, ich bitte dich aufzulegen und der Peter ruft gleich zurück. Okay. Überleg dir gut, was, oder überdenke das genau, was er dir rät. Ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, dass du einfach ein bisschen Hilfe und Stütze bekommst. Sonst ist man als 18-jähriger Mensch da auch überfordert mit so einer Situation. Was machst du denn eigentlich? Bist du Schülerin oder was machst du? Ja, ich fange jetzt ab 1. Oktober mit meinem Studium an. Mhm. Und bleibst aber in der Wohnung wohnen? Ja, ich habe auch direkt nachgedacht, wo ich studieren gehe, damit ich hier bleiben kann. Ach so, du hast aus Rücksicht auf deine Mutter, hast du keinen anderen Studienplatz gewählt, sondern den in deiner Stadt? Ja. Mhm. Was studierst du? Ich fange jetzt an, soziale Arbeit zu studieren. Ah ja, sehr gut. Aber das ist natürlich auch schon Wahnsinn, dass du für deine Mama letztendlich in deiner Stadt geblieben bist. Du hättest ja auch woanders studieren können. Ja, stimmt. Mhm. Ich hatte auch woanders zusagen, aber ich wollte halt nicht weg. Mhm. Muss man auch alles besprechen, ob das alles so richtig ist, denn das kannst du auf Dauer gar nicht leisten. Wir rufen dich jetzt zurück, Hanna, und ich hoffe sehr, dass der Peter dir gleich helfen wird. Ja? Alles klar, danke sehr. Alles Gute, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Mail domian@wdr.de. Bitte in die Mail eure Telefonnummer mit reinschreiben. Hier ist Dominik. Dominik ist 27. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, hi. Dominik, schön, dass du da bist. Um was geht's? Und zwar, ich habe ein großes Problem im Moment. Alles nicht so leicht. Ich habe jetzt vor 1,5 Wochen eine Frau kennengelernt und das ist eine Albanerin und das ist halt alles, die ist halt Moslem und das ist halt alles so ganz schwierig irgendwie, weil man halt alles heimlich machen muss. Das ist alles, weißt du, ich bin es halt nicht gewohnt, weil ich habe immer Freundinnen gehabt, wo man alles halt normal lebt, wie normale Menschen ja auch, aber jetzt ist es alles so heimlich, irgendwie muss ich halt hintenrum treffen. Und sie hat einen Bruder, der ist halt sehr, sehr streng und sie ist 19 Jahre alt und wo hast du sie denn kennengelernt? Ja, das war zufällig am Hauptbahnhof. am Hauptbahnhof gesehen und zack, die Blicke haben sich getroffen und es hat gefunkt. Ja, so auf die Art kann man sagen, weil ich bin halt auch selbstbewusst und habe da auch keine Scheu, sag ich mal, auf Frauen zuzugehen. Und ich bin auch einer halt, ich verliebe mich halt sehr, sehr selten. Also ich komme mit vielen Frauen ins Gespräch. Also ich bin auch sehr, sehr wählerisch, muss ich dazu sagen. Ja. Ja, und aber sie hat mir sehr gut gefallen. Ich habe sie von Weitem gesehen, habe ich gedacht, die musst du schnappen. Wie? Und dann bist du hingegangen, hast sie angesprochen? Ja, die war noch mit ihrer Schwester da und dann habe ich sie angesprochen halt. Und Was sagt man da im ersten Moment? Ja, wie soll ich sagen, ich bin halt ganz lockerer Typ. Also ich habe mich da hingesetzt und habe halt mit ihr ganz normales Gespräch angefangen zu reden. Aber was fängt man da an? Das Wetter ist schön oder irgend sowas Banales? Nein, das nicht. Also ich habe halt gesagt, wo fährst du jetzt hin oder was? Und dann ist sie zufälligerweise sogar die gleiche Strecke gefahren mit der Bahn wie ich. Ah ja. Und dann war es halt gleich, habe ich gesagt, oh, komm, fahr ich mit, dann haben wir noch 20 Minuten warten müssen, bis die Bahn fährt. Gut. Ja, ja, und dann haben wir halt die ganze Zeit geredet und dann haben wir Handynummern ausgetauscht. Ja, aber sie musste dann leider nach Hause, weil sie ja bei ihr halt sehr streng ist. Und Aber da war die Schwester, die Schwester war dabei. Die Schwester war dabei, ja. Und die hält auch dicht im Moment? Ja, die hält dicht und ist auch ein sehr cooles Mädchen und mit der verstehe ich mich auch gut. So. Und wir haben uns auch zweimal getroffen und morgen wollen wir uns auch nochmal treffen, aber es ist halt alles heimlich. Und ich weiß halt, ich bin halt so ein Mensch irgendwie, wie soll ich das sagen, so heimlich ist halt schon schwer irgendwie. Natürlich, weil, also das läuft... auch die Frau zeigen will. Klar, das läuft aber erst jetzt 2,5 Wochen, das ist ja noch nix im Prinzip. Nein, 1,5 Wochen so. 1,5 Wochen erst. Ja, das ist ganz frisch, das ist alles ganz frisch. Aber wir telefonieren jeden Tag nonstop und alles. Also sie arbeitet halt und nach der Arbeit telefonieren wir dann halt auch. Wie oft habt ihr euch denn schon getroffen? Zweimal bis jetzt. Ja. Zweimal. Und wo habt ihr euch getroffen? Ja, wir haben uns schon in der Öffentlichkeit getroffen, aber es war halt schon ein bisschen, ich will jetzt auch nicht sagen, wo genau, mir weiß ja nie, wer zuhört. Muss ja auch nicht, also draußen irgendwo. Ja, war draußen irgendwo und da muss man halt schon vorsichtig sein, weil man weiß ja nie, wer da angelaufen kommt. Warum genau muss man jetzt vorsichtig sein? Warum heimlich? Ja, weil, Ja, weil halt der Bruder ist halt sehr extrem und sie ist halt Moslem, habe ich ja schon gesagt, eine Albanerin und die wollen das halt überhaupt nicht. Und da muss man mit ihr, der hat zu mir gesagt, man muss halt schon eine längere Zeit zusammen sein, bis sie das überhaupt zu Hause sagen kann. Also die wollen, dass sie keinen Freund hat oder die wollen, ja, dass sie keinen deutschen Freund hat? Ja, also sie sagt, der Bruder will überhaupt gar nicht, dass er einen Freund hat. Wahrscheinlich hat der Bruder schon 10 Freundinnen gehabt, aber so ist das. Genau, dann. Ja, genau so sieht's aus. Es ist ja immer, das ist ja immer so hingestellt, dass Männer und Frauen, das habe ich auch gesehen, dass es halt ein Unterschied ist, aber das sehe ich irgendwie nicht so, weil wir leben 2012, wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert und wir leben auch in Deutschland und ich denke, der Bruder, wie kann man sich als Bruder auch so aufspielen und alles verbieten, also das ist ja nicht der Vater, das habe ich auch zu ihr gesagt, aber sie sagt, das ist halt so. Okay, das sehe ich auch so, aber so ist das halt in der Kultur und in den Familien oft immer noch so angesagt. Hatte sie denn schon mal einen Freund? Ja, sie hat schon einen Freund gehabt, also sie hat es gemeint, der letzte war irgendwas, aber schon über ein halbes Jahr her jetzt, glaube 4 Monate, aber auch alles heimlich halt. Hat sie schon mal mit einem Mann geschlafen? Nein, noch gar nicht, also sie ist Jungfrau. Sie ist Jungfrau, also das kann sie auch überhaupt gar nicht. Oder darf sie nicht halt. Darüber habt ihr auch schon gesprochen, so offen? Ja, darüber haben wir schon gesprochen. Also ich bin eh so ein offener Mensch. Also ich bin halt selten so interessiert, also was heißt interessiert, aber dass ich halt so ein Mädchen gut finde, weil ich bin halt viel mit Frauen so halt, habe ich ja schon gesagt. Ja. Aber bei mir ist die Sympathie ist halt bei mir sehr wenig, weil ich halt einfach sehr auch aufs Aussehen gucke, so halt. Okay. Ja. Hat sie das so gesagt, dass sie noch nie mit einem Mann geschlafen hat, in dem Sinne, dass sie auch nicht mit einem schlafen wird in der nächsten Zeit? Ja, so hat sie das gesagt. Ja, also es wird gemeint, dass er auch in der nächsten Zeit mit keinem Mann schlafen wird. Ich akzeptiere das schon. Wann würde sie denn mit jemandem schlafen? Ja, also sie sagt normalerweise ist es halt, wenn sie mit einem Mann verheiratet ist, also in der Hochzeitsnacht, sage ich jetzt mal. So, das sind ja nur, du bist 27 Jahre alt, du hast eine ganz andere Kultur, kommst aus einer ganz anderen Kultur. Schreckt dich das alles denn nicht ab? Also ich muss schon sagen, mich schreckt es schon ab. Aber wenn man jemanden gern hat, ich weiß, ich bin sowieso ein Kämpfertyp. Ich bin eigentlich schon ein Leben lang, wo ich im Leben so kämpfen muss irgendwie. Und ich bin eigentlich auch nichts anderes gewohnt. Und deswegen, das habe ich auch zu ihr gesagt. Naja, was heißt kämpfen? Kämpfen, hier gibt es nicht so kämpfen, hier heißt es, sich anzupassen. Das Mädel hat Angst vor ihren Brüdern, das heißt, du wirst dich diese Geheimwelt anpassen müssen. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich eine lange Zeit. Du wirst dich dann, auch wenn das nun mal so ihre Auffassung ist, du wirst dich auch an ihre Vorstellung von Sexualität anpassen müssen. Da gibt es nicht so kämpfen, du wirst dich anpassen müssen. Anpassen heißt vielleicht, dass du ein Jahr oder zwei mit ihr zusammen bist und ihr habt auch noch überhaupt keine sexuellen Kontakte. Kann sein. Und das schreckt mich schon ein bisschen ab, bin ich auch ehrlich. Weil ich bin eigentlich so ein offener Typ und ich habe auch schon mit vielen Frauen One-Night-Stands und so gehabt, wenn ich halt in Diskurs gehe. Und ich weiß auch nicht, ob ich damit auch auf eine längere Zeit klarkomme, weil ich dann das ist die Frage, ja, Dominik, das ist genau die Frage. Das ist die Frage, ob du, es kann ja sein, dass du das, ich finde, nach anderthalb Wochen kann man das noch nicht sagen, ob man jemanden so liebt, dass man all das erstmal in Kauf nimmt und dann denkt, na, mal sehen, wie sich alles so entwickelt. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das jetzt auch noch ein Punkt, wo du sagst, ich kann auch wieder zurückgehen. Die finde ich zwar sehr nett, aber mir bricht's auch nicht das Herz, wenn ich zurückgehe. Das ist die Frage, ob du dich darauf einlassen willst. Da sind ja zwei verschiedene Sachen. Einmal der Verzicht auf die Sexualität und das andere, damit ist ja dann nicht zu spaßen, auch in diese Heimlichkeit zu gehen oder vielleicht so die Gefahr, der Gefahr ausgesetzt zu sein, vielleicht auch einen auf die Nase zu kriegen unter Umständen, wenn dich jemand erwischt. Ja, das ist ja das, was heißt heimlich, wir waren ja schon in dieser Stadt, wo wir rumgelaufen sind, da sind wir schon rumgelaufen, aber es ist halt immer das Gefühl dabei, man weiß ja nie, ob da vielleicht ein Kollege kommt von dem Bruder oder ob der Bruder vielleicht uns über den Weg läuft, das weiß man ja nicht und das ist halt schon ein bisschen komisches Gefühl halt auch. So weit waren wir ja schon. Okay. Ich kann dir da nichts raten, Dominik. Ich kann dir nur sagen, du musst die Augen aufmachen, auf was du dich da einlässt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt seit 7 Monaten solo. Und ich habe sie halt getroffen und ich weiß, es war halt bei mir so gleich auf den ersten Blick irgendwie. Sie sagt auch so bei ihr, sie muss ich nochmal auch mit einem Mann so, also normalerweise vorher halt vor mir so 5, 6, 7, 8 bis 10 Mal treffen, bis überhaupt bei ihr was kommt. Mhm. Und bei ihr ist es auch gleich, wo jetzt was da ist und so. Okay, das war so eine Art, es war so eine Art, ein bisschen Art Liebe auf den ersten Blick. Ja, so wobei man da ja nicht, sagen. Wobei man da ja nie von Liebe reden kann. Das ist so ein, ja, man ist begeistert auf den ersten Blick. Ja, so auf die Art. Und das ist halt bei mir sehr selten eigentlich. Und deswegen, ich weiß nicht, ich würde schon versuchen und auch alles machen und sie hat auch schon eine gute Einstellung. Sie schwimmt da nicht auf der Welle mit, dass sie sagt, okay, was mein Bruder oder was mein Vater sagt, ist richtig. Sondern sie hat ja schon ihren eigenen Kopf. Aber das Mädchen, sie weiß halt selbst nicht, wie sie dagegen angehen soll. Gut, Domian. Weißt du, was ich meine, Domian? Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß genau, wenn du dich darauf einlässt, wie auch immer, es wird kompliziert. Okay, und du kannst mir jetzt nichts raten, ich muss es selbst wissen, ist ganz klar. Aber natürlich, ich kann ja nicht sagen, lass die Finger von dem Mädel, das kann ja eine ganz tolle Frau, eine ganz tolle junge Frau sein. Ich hab's auch richtig gern. Du musstest dir im Klaren sein, das ist nicht eine Beziehung, so wie du sie vielleicht jetzt in deinen letzten 10 Jahren erlebt hast. Das ist was ganz anderes. Wenn du dich auf einlassen willst, mach es, dann machst du deine Erfahrung. Okay. Okay. Wenn du aber doch gebremst bist, finde ich, ist jetzt noch ein guter Zeitpunkt, zurückgehen zu können. Ja, denkst du, dass ich mich vielleicht auch nochmal mit ihr zusammensetzen soll? Ja, klar, red doch nochmal, ja, klar, ja, klar. Aber vielleicht denkst du, dass das vielleicht auch in ein, zwei Jahren sich ganz anders daraus kristallisieren könnte? Oder ist es halt so bei, ich weiß ja nicht, ich kann nicht in die Zukunft schauen, Dominik. Red nochmal mit dem Mädchen, ganz klar auch nochmal, wie sie das mit der Beziehung sieht, mit der Sexualität sieht, wie sie es mit den Eltern sieht, wie sie es mit dem Bruder sieht, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, vielleicht eine Hoffnung, dass sich das doch fügt, oder ob das ganz klar ist, dass die das nicht wollen und dass die keinen Deutschen im Haus haben wollen und keinen, so. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, sie sagt ganz kurz noch eins, sie sagt sowieso, dass sie das in kurzer Zeit sowieso nicht sagen kann. Also sie muss schon länger mit jemandem zusammen sein, bis sie das dann überhaupt sagen kann. Weil sie hat heute zu mir noch gesagt... Okay, wir reden jetzt ein bisschen im Kreis. Es ist, glaube ich, alles gesagt. Du musst nochmal mit ihr reden und du musst es dir klar vor Augen führen. Ja? Okay, Domian. Dominik, alles Gute, eine gute Entscheidung wünsche ich dir. Okay, vielen Dank. Tschüss, ciao. Okay, ciao, danke. Hier ist Schwester Katharina, 58. Stimmt das? Ja, stimmt. Schwester Katharina. Das heißt, ich darf dich duzen? Ja, gerne. Das freut mich. Du bist Schwester, bist du in einem Orden oder warum nennst du dich Schwester? Ja, ich bin in einem Kloster. Du bist in einem Kloster? Mhm. Ach. Und du siehst und hörst unsere Sendung? Ja, meistens. In was für einem Kloster bist du? Hier, in Karmelitenkloster. In welcher Stadt? In Köln, in der Nähe. In Köln? Im Karmeliterkloster? Ja, genau. Das ist doch gar nicht weit vom Funkhaus entfernt, ganz in der Nähe des Doms. Das ist eine Seitenstraße von der Nord-Süd-Fahrt. Genau, da ist der Dom ist doch nicht weit weg. Nee, das ist zu Fuß so 20 Minuten so etwa. Gar nicht mal, glaube ich. Mhm. Und da ist, das müssen wir, ich weiß, dass da ein Kloster ist. Es ist ein Kloster mitten in dem brodelnden Zentrum von Köln ist ein Kloster. Ja, genau. Ein Frauenkloster. Mhm. Und da lebst du. Da bin ich drin, ja. Und wie lange schon? 32 Jahre. 32 Jahre schon? Mhm. Das ist ja eine Sensation. wie sieht das Leben in dem Kloster aus? Was machst du dort? Also wir sind sogenanntes kontemplatives Kloster. Das heißt, unsere Tätigkeiten sind im Haus. Mhm. Unsere Hauptbeschäftigung ist das Gebet. Wir haben viel Zeit. Und das ist auch mit der Grund, warum ich deine Sendung mithöre, weil ich so viele Nöte höre und ja, die nehme ich mit in meinem Gebet. Und also ich bin eigentlich deine Mitarbeiterin. Ja, genau, so kann man das ja auch, kann man das ja auch sehen. Karmeliterin nennt ihr euch, ne? Ja. Wie viele Frauen seid ihr? Wir sind 20. 20 Frauen. Im Mittelpunkt steht die Kontemplation. Das heißt, das Gebet, die Konzentration auf Gott und die, die Zwiesprache mit Gott. Genau. Wie viel Mal am Tag gehst du beten? Muss mal zählen. 1, 2, 5 Mal am Tag treffen wir uns zu gemeinsamen Gebet, also beten wir Psalmen. Mhm. Und dann haben wir 2 Mal am Tag 1 Stunde stilles Gebet, was jede für sich ist. Ja. Und nun ist es sehr spät in der Nacht schon. Wann beginnt das erste Gebet? Wahrscheinlich sehr früh morgens, oder? Ja, um 6 Uhr. Um 6 Uhr. Und das schaffst du dann. Du kannst die Sendung sehen oder hören und bist dann fit fürs Gebet. Ja, ich also ich gehe um 9 ins Bett und stelle meinen Wecker. Das empfinde ich, weißt du, das empfinde ich als große Ehre, dass du diese Sendung schaust oder hörst. Ja, also ich finde es wirklich, ich habe nicht erwartet, dass ich jetzt in deine Sendung komme. Ich habe eigentlich nur eine Mail geschrieben. Ja, eben, ich habe geschrieben, wie ich die Nöte mitnehme in meinem Gebet und auch als Dankeschön, weil ich finde, du machst das wirklich ganz toll. Das heißt, du kommst nicht mit billigen Trostworten und unangebrachte. Ja, also du lässt einfach Not sein. Das finde ich vielen Dank. Großartig. Ja, das ist zwar schwer, ne? Weil manchmal ist es sehr schwer, das stimmt. Ja, ja, manchmal auch die eigene Ohnmacht eben auch. Absolut, absolut, ja. Mhm. Schwester Katharina, wie oft darfst du das Kloster verlassen? So oft du willst? Nein. Nein. Das heißt, eigentlich sind wir grundsätzlich im Haus, wenn zum Beispiel zum Arzt gehe ich raus. Ja, zum Beispiel meine Mutter kann nicht mehr kommen, dann gehe ich zu ihr. Und es ist auch erlaubt, so Exerzitien zu machen außer Haus. Also, aber das klingt immer so, es muss ein triftiger Grund vorliegen. Genau. Du kannst nicht mal einfach hier in Köln mal rausgehen, ein bisschen auf der Fußgängerzone bummeln oder am Rhein spazieren gehen. Das geht nicht. Nee. Das ist also wieder die Vorschriften des Klosters. Ja, also das sehe ich ein bisschen anders. Ich meine, wenn das Gebet meine Hauptaufgabe ist, muss auch mein Leben so ein bisschen strukturiert sein, dass das Gebet durchgängig möglich ist. Mhm. Also wir schweigen tagsüber und... Ach so, ihr schweigt tagsüber auch? Ja, ich mache jetzt ganz was Verbotenes. Moment, ihr schweigt ihr nur tagsüber und nachts dürft ihr reden, abends, oder schweigt ihr immer? Eben nicht, ich sag ja, ich mache jetzt was Verbotenes. Ja, ja. Aber meine Priorin weiß das. Und aber nochmal zur Klarstellung, schweigt ihr immer? Ja, also wir haben einmal am Tag abends, nach dem Abendessen treffen wir uns und ja, dann wird gelacht und geplaudert und wir machen nebenbei was Arbeit. Aber den Tag über wird geschwiegen? Genau. Was machst du und was macht ihr neben den Gebeten, was macht ihr noch tagsüber? Ja, wir verdienen unser Brötchen, ne? Wir haben eine Hostienbäckerei und Kerzenwerkstatt. Eine Kerzenwerkstatt, ah ja. Mhm. Also handwerkliche Tätigkeiten sind das dann. Genau, wir haben einen großen Garten, wo wir dann auch Kräuter und manchmal ein bisschen Gemüse und... Weißt du, ich glaube, dass ich schon ganz oft an euren Mauern vorbeigegangen bin. Ja. Ja, und ich habe immer so gedacht, was mag sich da so genau hinter verbergen? Ich wusste das gar nicht so richtig, was da los ist. Ja. Jetzt kann ich mir das besser vorstellen. Mhm. Ja. Seit 30 Jahren, da warst du eine junge Frau von 28, Mitte 20, als du ins Kloster gegangen bist. Ja, genau. Du hast so einen Dialekt. Kommst du aus Holland? Ja. Siehst du, dann habe ich das jetzt doch sehr richtig verstanden. Warum bist du ins Kloster gegangen damals? Oh, ja, letztlich kann ich das nicht so gut erklären. Ich mache immer so einen Vergleich, wenn man sich verliebt, ne, kann man letztlich auch nicht so sagen, woran das jetzt genau liegt. Das stimmt. Das irgendwie ist das für mich dann in Ordnung. Ich habe mich einfach führen lassen durch Begegnungen, durch ich habe meine Sehnsucht befolgt, will ich mal sagen. So. Man kann sagen, eine innere Berufung. Ja, das ist natürlich ein großes Wort. Das ist ein großes Wort, ja, gut. Ja, so könnte man das nennen, also wo man letztlich nicht so erklären kann, warum. Mhm. Nun ist man bis 28, Mitte 20, hat man ja schon einiges so gemacht und erlebt. Du hast vermutlich einen Beruf gelernt früher? Ja. Was hast du gelernt? Ich war Musiktherapeutin. Und es gab kein Schlüsselerlebnis, das dich dann dazu geführt hat, zu sagen, ich gehe ins Kloster? Doch, ja, es gab schon ein wichtiges Erlebnis, wo mir klar wurde, also ich muss, Mama sagt, ich darf alles lassen, um ihm zu folgen. So. Was war das für ein Erlebnis? Ja, wie soll ich das sagen? Es war ein inneres Erlebnis in einer Kirche, wo ich war. Und ich hatte mir mein Leben so ein bisschen ausgedacht, ne, wie es alles so kommt. Und dann kam das dazwischen. Und ja. Es war ein Erlebnis in einer Kirche. Ja. Und dieses Erlebnis kannst du wahrscheinlich gar nicht richtig in Worte kleiden. Ja, ich kann nur so sagen, wie soll ich das erklären? Der innere Impuls, so, ja. Und danach war so klar, ich gehe in diese Richtung. Ja, ich hatte das Gefühl, ich muss einfach alles lassen, also auch meinen Beruf und. Hattest du schon eine Familie? Nein. Wenn man ins Kloster geht, bedeutet das ja auch, dass man komplett abstinent, was Liebe und Sexualität anbelangt, leben muss. Ja. Hattest du vorher schon sexuelle Erfahrungen gesammelt, bevor du ins Kloster gegangen bist? Ich vermute ja. Ja, genau. War das für dich ein Problem, die Vorstellung, jetzt ist Schluss, ich werde es nie wieder erleben? Das kann man so im Voraus nicht sagen. Ne? Also ich war natürlich bewusst, dass das dazu gehört. Aber was das dann konkret bedeutet, das merkt man im Laufe der Jahre. Ne? Ist es dir schwer gefallen, im Laufe der Jahre darauf zu verzichten? Manchmal ja, ja. Schwester Katharina, ich frage jetzt mal was komplett Indiskretes. Verzeih mir, und du kannst auch sagen, du möchtest darauf nicht antworten. Mhm. Weil ich mir das so oft auch bei Mönchen vorstelle. Ja. Ich glaube, gerade bei jüngeren Menschen ist das ein großes Ringen, eben auch mit der sexuellen Sehnsucht. Darf man oder hast du früher oder später auch masturbiert? Darf man das? Ich darf. Das weiß ich eigentlich nicht so recht, ob man das darf oder nicht darf. Hast du es gemacht? Nee, eigentlich nicht so. Und jetzt, nach 30 Jahren, sagst du, das war mein richtiger Weg? Ja. Toll. Ich merke einfach, ich bin glücklich dabei geworden. Ich bin ein froher Mensch. Ich muss sagen, ich bin, du weißt ja, ich bin ja in dem Sinne kein christlich gläubiger Mensch, aber ich bewundere einen solchen Weg sehr. Wenn man den konsequent geht und wenn das der richtige Weg für einen ist, finde ich das ganz, ganz großartig. Mhm. Ja, es ist etwas, ich sage immer, man muss ein bisschen verrückt sein. Ne? Wenn man so, wie ist das, wenn man in das Kloster geht? Gibt man ja alles, was man besitzt, ab vorher. Ja, alles gehört dann Gemeinschaft. Man gibt das dem Kloster. Das heißt, du verfügst auch über überhaupt kein eigenes Geld? Nein. Und wenn du dann mal rausgehst, deine Mutter besuchst zum Beispiel, wie kriegst du das Geld für die Fahrkarte? Ja, von hier. Ja, ich meine, Achso, von gemeinsamer Pott, will ich mal sagen. Ein gemeinsamer Pott, ja. Nun sind da ungefähr 30 Frauen, sagst du? Ja, 20. Ja, 20. Gibt es da auch Spannungen? Das ist doch eigentlich nur menschlich als zu menschlich. Ja, sicher. Ich meine, ich musste gestern so lachen. Da war jemand auf so einem, wie heißt man das? Ölplattform oder wie heißt das? Ölplattform, ja. Öl. Genau. Ich dachte, ich muss einfach ein bisschen lächeln, weil wir haben natürlich auch ziemlich engen Raum, wo wir gehen nicht so viel raus. Ja. Und das bringt mit sich natürlich, dass es Spannungen gibt. Ja, wir können uns nicht ausweichen. Genau, ihr seid ja quasi gefangen, in Anführungszeichen, in dem kleinen Raum eures Klosters. Ja, genau. Und wie löst man solche Spannungen? Ja, also das, was natürlich das Allerwichtigste ist, wir haben ein gemeinsames Ziel. Mhm. Wir sind aus gleichen Gründen nach hier gekommen. Mhm. Wir haben uns zwar nicht ausgesucht, aber das bindet natürlich sehr zusammen. Mhm. Und das ist auch etwas, ja, das trägt im Grunde genommen. Das glaube ich, ja. Weil, gut, es gibt natürlich so menschliche Sachen auch bei uns. Mhm. Und wir kommen immer wieder zurück nach, warum bin ich auch mal wieder hier? Und ja, das ist der gemeinsame Weg und das Ziel, ich verstehe. Genau, und das ist auch der Unterschied, glaube ich, mit Wohngemeinschaft, so Kommunen und so. Ne? Ja. Das hat sich bewährt. Wir sind hier schon seit 1637 und Jetzt hast du gerade gesagt, du machst eigentlich was Verbotenes, du sprichst. Machst du denn auch was Verbotenes, indem du unsere Sendung hörst und oder siehst? Oder darf man das? Das darf man schon. Das darf man schon. Ja, gut. Ja. Es gibt auch Schwestern, die eben, wir haben der letzte Gebetszeit um 9 Uhr abends bis 9:30 Uhr. Ja. Es gibt Schwestern, die auch bewusst in der Nacht sich mal Zeit nehmen zum Gebet und denken, alles was. Ja, Menschen, auch da Menschen verunglücken. Mhm. Und ich weiß von einer Schwester, die um 12 einfach ihr weggestellt und sich da eine gute Zeit nimmt. Ja. Und so sehe ich auch mein Hören deiner Sendung. Liebe Schwester Katharina, ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben uns ja schon für die Sendung sehr lange unterhalten. Ja. Aber das habe ich jetzt gerne auch als Ausnahme mit dir gemacht, weil ich das einmal sehr interessant finde und einmal, wie gesagt, ich mich sehr freue, dass du uns verfolgst. Verfolgst du uns jede Nacht? Fast. Fast jede Nacht. Und das finde ich sehr rührend und ich habe großen Respekt davor, wenn du sagst, dass du für die Menschen betest, die oftmals hier anrufen und in großer Not sind und großes Leid haben. Dafür bedanke ich mich im Namen der Leute, die oft hier sprechen und so traurig sind. Ja, bitte. Gerne. So, dann sage ich erstmal quasi einen Gruß von Nachbar zu Nachbar. Wenn ich jetzt hier aus dem Studio ginge, wäre ich in 5 Minuten bei dir. Das ist sehr lustig. Ja. Ruhig mal reinkommen. Ja, da dürfen da? Darf man da einen Besuch machen? Natürlich. Das darf man. Mhm. Ah, also das ist ein Wort. Da lasse ich aber von mir hören. Das würde ich sehr gerne mal machen. Ich auch. Ich würde mich gerne freuen. Ja, also das werden wir machen. Das sage ich jetzt schon zu und ich werde mich bei euch melden und dann die Formalitäten können wir dann ja erledigen. So, alles Gute von Herzen und vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Schwester Katharina war das hier aus Köln. Ja, genau. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte schreibt eure Nummer mit in die Mail rein. So, 1:38, 1:39 haben wir. Und hier ist Susanne. Und Susanne ist 51. Guten Morgen. Genau. Hallo, Domian. Susanne, schön, dass du da bist. Es geht um meinen Mann. Der hat den K2. Ist ein Gehirntumor. Mhm. Und es ist ziemlich schlimm, das Ganze mitzumerleben. Zuvor hat er Krebs gehabt, dann hat er einen Schlaganfall gehabt und jetzt kam... Ich unterbrich mal eben, ich habe es akustisch nicht so ganz verstanden. Er hat einen schlimmen Gehirntumor. Mhm. Wie lange hat er den schon? Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Mhm. Und ist so, zuerst war er auf 2. Und dann war er auf 2,7. Was heißt 2 und 2,7? Bei 4 ist es aus. Achso, das ist der Grad des Tumors, also der... Richtig. Und jetzt ist er zurückgekommen von Freiburg, von der Klinik, und es ist auf 3. Der quasi Gefährlichkeitsgrad des Tumors. Das, wenn er 4 ist, ist das Allerschlimmste, was passieren richtig. Kann. Hm. Jetzt ist es also schlimmer geworden. Genau. Kann man diesen Tumor nicht entfernen? Nein, der ist wie heißt es? Also den kann man nicht entfernen. Kann man nicht operieren? Nein, kann man nicht. Weil das ist mitten im Gehirn drin. Hm. Und der streut nicht. Also nicht auf die auf Leber oder Niere oder sonst was. Der bleibt im Gehirn? Der bleibt im Gehirn, aber er streut im Gehirn. Ach so. Und jetzt hat er gerade im Moment, morgen ist die letzte, kriegt er gerade Chemotherapie daheim. Wie groß ist dieser Tumor, dieser Haupttumor, weiß man das? Ja, 3 Zentimeter. 3 Zentimeter. Durchschnitt. Und wie viele Zusatztumore hat er jetzt schon gestreut? Das weiß keiner. Das kann keiner sagen. Keiner in Freiburg, keiner in Biberach, keiner. Mhm. Wie geht es deinem Mann jetzt aktuell? Absolut schlecht, weil es ging nur, dass er praktisch vom Bett raus in den Rollstuhl konnte. Und heute habe ich da, wie soll ich das nennen, das klingt jetzt sehr blöd, seine Flasche geleert, wo er reinpinkelt. Die Urinflasche, ja. Genau. Mhm. Und ich habe das gemacht und er schreit und er ist runtergeflogen und fliegt genau nebendran an Fernseher nach. Und total voll Blut und alles. Dann den Ding, einen Arzt gerufen und... Hat er sich verletzt dabei? Ja, ja. Was hat er? Eine kleine Wunde. Am wo? Am Kopf. Am Kopf. Hm. Mhm. Wie ist es? Kann er richtig sprechen noch? Nicht ganz. Ist er ganz klar bei Verstand noch? Relativ. Hat er Schmerzen? Ja. Wo hat er die Schmerzen? Oh, im Kopf, am Knie, überall. Hm. Ich habe die reinste Hausapotheke daheim. Also es ist Wahnsinn. Das ist, Bist du denn ganz allein mit der Pflege? Ja. Das heißt, das ist eine schwere Aufgabe und dann eine große Belastung. Ja. Du kannst dir vorstellen, mindestens wir haben über 20 Mittel, was er täglich nimmt. Das glaube ich. Kann er auch nicht mehr zur Toilette gehen, natürlich nicht. Nee. Das machst du auch alles? Ja, winkeln. Winkeln auch. Hm. Und wie ist es mit dem Essen? Musst du ihn füttern? Ja, klar. Hm. Schläft er denn nachts? Ja, aber das sind halt die komischen Geräusche. Schläft er mit dir im gleichen Zimmer? Ja, wir wohnen ja in einem Haus. Mhm. Und da haben wir das Wohnzimmer. Ich schlafe auf dem Sofa seit 2 Jahren. Mhm. Er schläft auch, aber in einem Krankenbett. Mhm. Und dann hatte ich diese Riesengeräusche. Und jetzt haben wir seit einem halben Jahr ein wunderbares Bett. Also weiß nicht, ob das was bringt. Aber das ist so elektrisch. Ja, so ein elektrisches Krankenbett. Genau. Ja. Und es macht Töne von sich. Mhm. Auch noch. Das ist wahnsinnig. Welche Geräusche macht dein Mann beim Schlafen? Soll ich das sagen? So. Mhm. Im Schlaf macht er das. Und dann gibt es noch viel Schlimmere. Das ist wie als wenn ein Zug fährt, wie als wenn es sonst was. Das heißt, du wachst dann jedes Mal auf und bist erschrocken? Ja, ich bin immer. Ich bin dauernd da. Kannst du dich ja mal ein bisschen ausruhen? Ich bin die ganze Zeit da. Und wahnsinnig, wenn du siehst, Domian, wenn ein Mann, weißt du, wenn dein eigener Mann am Boden liegt und du kriegst ihn nicht hoch. Das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Das war heute Mittag, das war Wahnsinn. Wie hast du, er lag dann am Boden, hatte sich etwas verletzt. Wen hast du denn dann angerufen und zur Hilfe? Genau. Bitte? Ein Arzt. Aber das dauert ja dann auch ewig. 20 Minuten. Ach so. Das wir war dann... sind hier in einem Dorf. Mhm. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? Eins. Wohnt das Kind auch da in der Nähe? Ja, klar. Wohnt daheim, aber arbeitet, ist 20. Ach so, die wohnt, das ist das ein Junge oder ein Mädchen? Ein Mädchen. Ein Mädchen, das wohnt auch mit bei euch noch im Haus. Mhm. Sie arbeitet schon, aber so ein bisschen kann sie dir doch sicher helfen. Tut sie das auch? Ja, das tut sie schon auch, aber sie kann das nicht ansehen. Verstehst du? Das ist für sie ein schlimmer Anblick, dass der Papa so leidet und so abbaut. Genau. Wie machst du das denn? Du musst doch auch mal einkaufen gehen. Du kannst ihn doch gar nicht alleine lassen, oder geht es doch? Wenn ich einkaufe gehe, bleibt meine Tochter daheim. Seine Tochter? Mhm. Ach so, da gibt es noch ein Kind. Nein, wenn ich einkaufen gehe, bleibt meine Tochter daheim. Ach so, eure Tochter bleibt dann. Verstehe. Aber sag mal, wenn dein Mann so schwer krank ist, steht dir doch auch eine Pflegehilfe zu. Ja. Weißt du was, Domian, das ist so teuer, das Ganze, das gibt's gar nicht. Auch in diesem Fall, das... Wir haben gerade Pflegestufe 2. Mhm. Und bei Pflegestufe 2 kriegst du 400 Euro, 425. Mhm. Allein, wenn dir nur die Flasche geleert wird, die kostet 10 Euro. Mhm. Das kannst du ausrechnen. Verstehe. Und du bist die ganze Zeit bin ich dran und sitze neben meinem Mann. Ich sitze immer neben meinem Mann. Auf gut Deutsch, ich halte Totenwache. Hast du manchmal das Gefühl, du kannst nicht mehr? Ja. Weil ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Aber du hast gesagt, seit 2 Jahren hat er den Tumor. Ja, seit 2 Jahren hat er den Tumor. Vorher hat er den Schlaganfall und vorher dann Krebs. Ach so. Das heißt, der Mann ist seit 10 Jahren schon so schwer krank. Ja. Dann hast du ja Unglaubliches geleistet in den letzten Jahren. Ja. Du sagst, du hast das Gefühl, du hältst Totenwache. Ja. Hast du manchmal den Gedanken, dass es gut wäre, wenn er sterben könnte? Nein. Nein. Auf gar keinen Fall. Obwohl er so leidet. Er leidet nicht. Er hat so viel Tabletten und Zeug. Also ihm geht's gut in dem Sinn. Mhm. Er wacht dann auf und dann geht's ihm wieder gut. Mhm. Und dann denke ich mir immer noch, ich weiß selber nicht. Was sagt er? Kann ja ein bisschen noch sprechen, sagst ja, du. Ja. Was sagt er denn zu seiner Situation zu dir? Zu mir? Mhm. Gar nichts. Ist er dir dankbar für das, was du da machst? Ob er mir dankbar ist? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Das war wie heute Mittag, wo wir eine Stunde gebraucht haben, dass ich ihn überhaupt hochgekriegt habe. War die Ehe, wie war die Ehe früher? Beschissen? Mhm. Das heißt, du pflegst einen Mann, den du vielleicht gar nicht mehr damals so geliebt hast? Mhm. Warum opferst du dich so auf? Das kannst du mich gerade meine Tochter fragen. Ja, ich weiß es auch nicht, weil meine Mutter ist gestorben, wo ich 23 war an Krebs. Mein Vater ist gestorben, mit 22 an Krebs. Vielleicht habe ich irgendwie so ein Syndrom. Hast du manchmal Zorn auf ihn? Nein. Nein, du? Ich hatte es damals. Wann damals? Das letzte Mal, Moment, wo ich 46 geworden bin. Wo du 46 geworden bist? Mhm. Vor 8 Jahren ungefähr. Nee. Nee, du bist ja 51 erst, ja. Ja, mhm. Bitte. Entschuldigung. Ich hatte mir hier 56 aufgeschrieben, Entschuldigung. Mhm. So, ja. Das heißt, ein sehr schweres Leben ist das zurzeit für dich. Mhm. Das sehr viel Energie braucht. Mhm. Und ich weiß wirklich nicht, wie das... Weißt du, manchmal denke ich, es geht einfach nicht. Es geht nicht mehr. Mhm. Verstehe. Ich ahne das, was du gerade gesagt hast, nachdem, was du alles erzählt hast. Ich möchte, dass wir uns mal ein bisschen schlau machen jetzt, Susanne. Mhm. Vielleicht haben wir eine Idee im Hintergrund, vielleicht eine gute Idee, mit der wir dir ein bisschen helfen können. Okay. Ja? Du bist in den nächsten so 10, 15 Minuten noch erreichbar telefonisch. Ja, klar. Gut, dann liest du... Ich bin ja immer erreichbar. Ja, nicht, dass du dich hinlegst und wir dich dann stören. Nee. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Domian, du bist ein wunderbarer Mensch. Ich danke dir sehr, aber ich wollte dir auch sagen, dass ich auch großen Respekt habe vor dem, was du da leistest. Vor allen Dingen unter den ganzen Grundbedingungen, die du erklärt hast. Mhm. Ist schon eine tolle Lebensleistung. Respekt. Ach, weißt du, es ist einfach so, früher wurde ich geschlagen und heute pflege ich. Hm. Und es ist einfach, ich weiß nicht, das ist. Und das Einzige, was ich gesagt habe, was ich nicht kann, das war halt wieder total. Ich kann einfach nicht mehr Windel wechseln. Hm. Die riecht so, die duckt so. Und dann tue ich sie trotzdem raus. Und das sind so, ich weiß nicht, das sind so Dinge, wo man denkt, mein Gott, irgendjemand sollte mal da sein, gell? Und genau darum werden wir uns jetzt mal ein bisschen schlau machen. Das kann doch nicht zugehen, dass dir da keiner zur Hand geht. Das muss finanziell regelbar sein. Wir machen uns jetzt mal schlau. Domian, ich danke dir recht schön. Sehr, gell? Sehr gerne. Du legst auf und wir melden uns. Ich lege auf, gell? Ja. Tschüss. Also, Domian, vielen Dank. Halt durch. Tschüss. So, weiter geht es mit Renate und die ist 63. Guten Morgen, Renate. Hallo, Renate. Renate schweigt. Renate? Guten Morgen. Ja! Hörst du mich jetzt? Ja. Das ist prima. Ich höre dich auch sehr gut. Renate, schön, dass du da bist. Um was geht es denn bei dir? Ja, bei mir geht es um Eheprobleme. Mhm. Erzähl mal ein bisschen. Ja, im letzten Jahr ist mein Mann fremdgegangen. Nach wie vielen Ehejahren? Nach 24. Zum ersten Mal fremdgegangen? Ja, ich hoffe, dass es das erste Mal war und... Wie hast du das dann rausgekriegt oder mitgekriegt? Ja, durch SMS, die er gekriegt hat. Mhm. Hat er das einmal gemacht oder war das eine richtige Affäre, die er hatte? Ja, es war wohl eine größere Affäre, soweit ich das beurteilen kann. Mhm. Und dann hast du ihn zur Rede gestellt? Ja. Hat er es gleich zugegeben? Nee, ich war der größte Stasi-Spitzel, den es gibt. Ja. Ah, nee, nachdem das dann aufgeflogen ist. Nee, habe ich nicht verstanden. Hat er zu dir gesagt, du bist der größte Stasi-Spitzel? Ja. Ach so. Ja. Aber irgendwann hat er es zugegeben oder bis heute nicht? Nee, er musste das ja. Es war ja eindeutig, ja, nachdem sie ihm ja Dankschreiben geschickt hat ohne Ende und... Naja. Kennst du die Frau? Bitte? Kennst du die Frau? Ja, klar, die hat ja ein paar Türen weiter gewohnt. Ach, das auch noch. Eine Nachbarin. Ja, naja, mehr oder weniger, ja. Hm. So. Wie ist denn die Stimmung jetzt zwischen euch beiden? Ja, wir hatten ja in der Zwischenzeit Silberhochzeit im Mai. Und ich gehe mir davon aus, dass er das beendet hat mit der Frau. Er hat es beendet, ja. Sagt er jedenfalls. Und ja, aber trotz alledem konnte ich ihm ja nie wieder so richtig vertrauen oder irgendwie. Mhm. Und ich hatte ja dann geplant, dass wir dann zur Silberhochzeit dann irgendwie eine Reise machen oder irgendwas. Mhm. Und er hat sich ja dann nie geäußert und nie irgendwie Farbe bekannt. Also habe ich mich mit meinem Sohn dann zusammengetan und habe dann gesagt, dass ich dann ganz gerne zu ihm fahren würde. Und zum jüngsten Sohn? Ja, zu meinem jüngsten, also zu seinem einzigen Sohn. Ja. Ja, denn ich habe 3 Kinder, 2 aus erster Ehe und wie gesagt, mit ihm ein. Wurde denn diese Silberhochzeit gefeiert? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Er hat sich ja nie geäußert, dann bin ich da zu meinem Sohn gefahren, ja. Ohne dass er wusste, wo ich hinfahre. Mhm. Und ja, dann habe ich dann eben ein paar tolle Tage dann in Hamburg und Umgebung verbracht. Mhm. Ja, und ja. Das war dann die Silberhochzeit? Das war dann die Silberhochzeit, ja. Was empfindest du? Er hat darauf überhaupt nicht reagiert. An diesem Tag. Er hat mich ja jeden Tag angerufen, seitdem ich dann losgefahren bin. Ne? Und er hat überhaupt nicht reagiert. Es kam überhaupt nichts von ihm. Kein Glück, also ich weiß nicht, es wurde gar nicht thematisiert. Keine Reaktion, nichts. Jetzt, ja, also, wir sind dann morgens in so ein riesengroßes Kaufhauskomplex gefahren und dann sagte ich zu meinem Sohn, ich würde mir gerne einen tollen Ring kaufen oder irgendwas. Naja, sagt der Mutti, sagt, da suchen wir einen tollen Ring aus oder so, ne? Mhm. Dann haben wir uns bei Christus einen Ring ausgesucht für 800 Euro, ne? Und nicht schlecht. Ja, naja, ich fand das toll, ja. Ja, na klar. Ich fand das wirklich super. Oder? Ich sah, irgendwie muss ich ja irgendwas haben. Ne? Und ja, naja, jedenfalls, wie gesagt, er hat mich da auch mächtig unterstützt, mein Sohn. Und ja, naja, sagt er, prima. Und dann war ja das große Problem, dass der mir ja nicht mal gepasst hat. Der musste ja erst geweitet werden. Also hast du dir den Ring quasi selbst zur Silberhochzeit geschenkt? Jetzt frage ich dich mal. Ich habe mir selber gesagt. Ja, genau, ganz genau. Was empfindest du für deinen Mann noch? Also, wenn ich ganz ehrlich bin. Du musst ganz ehrlich sein. Ja. Bei der Frage. Ich lieb ihn immer noch. Und ich habe auch nie aufgehört, ihn zu lieben. Und aber die Stimmung ist verspannt und hängt schief. Die ist total daneben, die ganze Stimmung. Ja. Ich hätte nie gedacht oder nie damit gerechnet, dass ausgerechnet mein Mann mich so enttäuschen, demütigen und wie es ich was könnte. Glaubst er du kommt denn, selber aus so zerrütteten Familienverhältnissen. Glaubst du denn, Renate, entschuldige, wenn ich unterbreche, glaubst du, dass er dich wirklich noch liebt? Ich zweifle oft daran. Ich zweifle unheimlich daran. Wie soll es weitergehen? Ja, ich weiß es nicht. Würdet ihr zu einer Eheberatung gehen? Ja, er hatte ja mal gesagt, er würde einmal mitkommen, aber dann nie wieder. Immerhin, einmal ist schon mal ein Anfang. Ja, aber hier bei uns. Woher kommst du denn? Findest du sowas ja nicht. Eine Eheberatung. Du klingst so. Du hast so einen Berliner Dialekt. Ich habe mich umgetan und mich mehrfach informieren wollen über ihre Beratung oder irgendwas, ist eigentlich hier nicht so in unserer Umgebung. Kommst du aus dem Brandenburgischen? Ja. Ich höre so ein bisschen, du Berlinerst so ein bisschen. Ja, ja. Renate. Ja, Pinofurter Kanal. Die Sendung ist gleich vorbei. Wir machen uns jetzt für dich schlau und rufen dich gleich nochmal an. Okay? Okay. Das machen wir sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, Ja, danke. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne und gute Nacht. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Bis dahin. Bye, bye.